Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK gewährte am 3. August einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und äußerte sich dazu, dass jüngst die USA wieder ein berüchtigtes Sanktionsgesetz zur Erstickung der DVRK fabriziert haben. Am 2. August, so sagte der Sprecher, unterzeichnete der US-amerikanische Präsident Trump das sogenannte Gesetz für Entgegnung gegen die USA-feindlichen Staaten mittels der Sanktionen, das im Parlament durchgebracht wurde. Somit wurden die zusätzlichen Sanktionen der USA gegen die DVRK, Russland und Iran offiziell das Gesetz angenommen. Die erneute Fabrizierung des Gesetzes für separate Sanktionen gegen die souveränen Länder durch die USA ist eine verbrecherische Handlung, die das Ziel verfolgt, die UNO-Charta und das Völkerrecht frontal herauszufordern und ihr inländisches Gesetz auf die internationalen Beziehungen anzuwenden. Trotz der harten Sanktionen, die über ein halbes Jahrhundert andauerten, haben wir die DVRK, Atombomben, Wasserstoffbomben und die interkontinentalen ballistischen Raketen hergestellt. Diese Realität und den Schlüssel dazu haben die amerikanischen Erarbeiter des Gesetzes noch nicht begriffen und benehmen sich lächerlicherweise wie verrückt. Die billigen Drohungen der USA gegen die DVRK mit Krieg und extremen Sanktionen veranlassten uns nur dazu, uns weiterhin aufzuraffen und stärkten nur den Grund zur Aneignung der Kernwaffen. Die anachronistische Illusion der amerikanischen Politiker, durch Sanktionen die außerordentlich gehobenen Komplexe nationale Stärke und strategische Stellung der DVRK niederzureißen, wird auch in eigenem Inland ausgelacht. Auch die Länder, die anstatt der Verurteilung der Sanktionen der USA gegen die DVRK sich den Sanktionskampagnen der Amerikaner anschließen, die nur den Grund zur Weiterentwicklung der atomaren Streitkräfte der Republik stärken, sind nicht weiter als die Staaten, die die Verschärfung der Lage auf der koreanischen Halbinsel aufhetzen. Anstatt ihre Kraft für die aussichtslose Sanktionen gegen Nordkorea zu vergeuden, sollen die USA lieber darüber nachdenken, was der Weg für die Gewährung der Sicherheit eigenen Territoriums ist.